Im Dezember 1933 erschien in Berlin eine Broschüre unter dem Titel Verbotene und undeutsche Bücher. Ein Führer zur völkischen Gestaltung der deutschen Leihbüchereien. Der Verfasser Ernst Rahn, ein genauer Kenner der linken Publikationstätigkeit in der Weimarer Republik, listete darin feinsäuberlich die Veröffentlichungen aller Autoren und Verlage auf, die, wie er im Vorwort schreibt, dem deutschen Volke am besten vorzuenthalten sind und daher aus den Bibliotheken zu entfernen seien. Auf Seite 13 finden wir Michael Bakunin, Anarchist auf der Verbotsliste, mit dem Vermerk, alle Veröffentlichungen. Dass dies kein Zufall ist, wird jeder merken, der sich einmal näher mit Bakunin beschäftigt hat. Bakunin, russischer Revolutionär, Mitbegründer und erster Organisator des Anarchismus, ist durch seine Ideen und seine mitreißende Tätigkeit als Klassiker des herrschaftslosen Sozialismus in die Geschichte eingegangen. Seine Ideen gehören zu den prägnantesten Zeugnissen des antiautoritären Sozialismus und bilden zusammengenommen das genaue Gegenkonzept zum totalitären Macht- und Gewaltstaat rechter oder linker Prägung. Dieses Gegenkonzept bezeichnete Bakunin, eine Prägung Proudhons aufgreifend, zum Ende seines Lebens als Anarchie, die er definierte als selbstständige und freiheitliche Organisation aller Einheiten oder Elemente, die die Gemeinden bilden und deren freie Föderation von unten nach oben, nicht auf Befehl irgendeiner Obrigkeit und sei es einer Gewählten und nicht nach den Richtlinien irgendeiner gelehrten Theorie, sondern infolge einer völlig natürlichen Entwicklung von Bedürfnissen aller Art, die sich aus dem Leben selbst ergeben. Bakunins Beiträge zur europäischen Ideengeschichte sind lange Zeit unterschätzt worden und stellen zum Teil noch heute einen Geheimtipp dar. Mich persönlich fasziniert Bakunin am meisten durch das, was man seinen Aufruf zur Befreiung, sein Anstürmen gegen die Selbstgerechtigkeit der Macht, sein Temperament der Herrschaftslosigkeit nennen könnte. Dieses Temperament der Herrschaftslosigkeit findet sich in allen Abschnitten seiner Biografie. Das heißt, auch schon vor der Formulierung des Anarchismus als politischer Theorie und Philosophie. Bakunin war in diesem Sinne Anarchist, bevor diese Bezeichnung im politischen Sinne existierte. Am Beispiel von Bakunins Leben und Werk sind daher tiefe Einblicke in so etwas möglich, was ich als Mentalitätsgeschichte des Anarchismus bezeichnen würde oder als anarchistisches Lebensgefühl. So gesehen gehören Bakunins Ideen strömungsübergreifend dem gesamten freiheitlichen Sozialismus an. Sie bilden sozusagen das Urgestein antiautoritären Gedankengutes. Die vier Bände, die ich jetzt vorstellen möchte, bilden den Anfang einer Reihe unter dem Titel Ausgewählte Schriften, die auf insgesamt 12 Bände angelegt ist und Schriften und Briefe Bakunins aus allen Abschnitten seines Lebens enthalten werden. Ich will jetzt im Folgenden einen Überblick über Bakunins Biografie geben und werde dabei auf die Abschnitte, die in den jeweiligen Bänden behandelt werden, näher eingehen. Michail Alexandrowitsch Bakunin wurde am 30. Mai 1814 als drittes Kind eines Großgrundbesitzers in Premuchino, nordwestlich von Moskau, geboren. Er war 11 Jahre alt, als russischer Adliger 1825 im sogenannten Dekabristenaufstand vergeblich gegen den Zarismus rebellierten. Bakunins Vater, der Freunde und Verwandte unter den Verschwörern besaß und einer in den Aufstand verwickelten Gruppe angehört hatte, setzte bei diesen Geschehnissen auf unbedingte Loyalität gegenüber dem Zaren und schickte seinen ältesten Sohn Michail 1828 auf die Petersburger Artillerieschule, um die standesgemäße Militärlaufbahn einzuschlagen. Bakunin konnte jedoch gegenüber dem Stumpfsinn und sturen Drill des Militärs nur äußersten Abscheu empfinden. Nach Abbruch in die Offizierslaufbahn kehrte er auf das Familiengut in Premuchino zurück, lehnte aber die Forderung seines Vaters, nun wenigstens in den Staatsdienst zu treten, ebenfalls ab. Im Februar 1836 verließ er abrupt das Elternhaus und zog nach Moskau. Notfalls wollte er sich als Mathematiklehrer durchschlagen. Auf die Vorhaltungen seiner Eltern, den gesellschaftlichen Konventionen im Zarenreich gefälligst mehr Respekt entgegenzubringen, antwortete der 22-Jährige schon in charakteristischen Worten in einem Brief: Ich habe kein anderes Ziel, als Mensch zu sein. Und alles, was mich hindert, zu diesem Ziele zu schreiten, zerschmettere ich. Verflucht seien alle diese Verhältnisse, die durch die Erniedrigung des Menschen geschaffen worden sind. In Moskau vertiefte sich Bakunin in die damals tonangebende deutsche Philosophie. Am stärksten zog ihn dabei Hegel in seinen Bann, dessen Philosophie er sich in intensiven Studien erfolgreich aneignete. Mit 24 Jahren galt er bereits als bester Hegel-Kenner Russlands, verließ dann aber im Juli 1840 seine Heimat, um seine Studien in Berlin fortzusetzen. Sein Ziel war, sich auf eine Professur in Moskau vorzubereiten. Bakunin besuchte 26-jährig ab Oktober 1840 die Berliner Universität, die heutige Humboldt-Uni, wandte sich jedoch unter dem Einfluss des Links-Hegelianismus zunehmend politischen Themen zu. Nach dem Wintersemester 1841-42 verließ er die Universität und zog nach Dresden, wo er dem radikalen Links-Hegelianer Arnold Ruge begegnete. Seinen Plan einer Universitätskarriere in Moskau hatte er inzwischen aufgegeben. Am 9. Oktober 1842 teilte er seinem Bruder Nikolai mit, er werde nicht mehr nach Russland zurückkehren. Zwei Wochen später erschien in Ruges deutschen Jahrbüchern für Wissenschaft und Kunst unter dem Pseudonym Jules Elisard Bakunins epochemachender Artikel Die Reaktion in Deutschland, in dem er noch im hegelianischen Jargon den Übergang von der Philosophie zur direkten Diskussion der revolutionären Frage vollzog und den bestehenden Zuständen ihren Untergang voraussagte. Als die russische Gesandtschaft in Dresden aufgrund seiner politischen Beziehungen sich mit ihm zu befassen begann, setzte er sich im Januar 1843 nach Zürich ab und wurde vom russischen Zaren in Abwesenheit zum Verlust der Adelsrechte und zur Deportation nach Sibirien verurteilt. Dessen ungeachtet fuhr Bakunin über Brüssel nach Paris, wo er im Januar 1845 in der Zeitschrift La Réforme als erster russischer Revolutionär gegen den Zarismus protestierte. Bakunins Ideen nahmen nun ihre bekannte Richtung. Im März 1845 schrieb er seinem Bruder Pavel: Alles, was die Menschen befreit, was sie zu sich selbst kommen lässt, ihnen den Sinn ihres eigenen Lebens bewusst macht, sie zu eigenständigem und wirklich unabhängigen Handeln anhält, alles, das ihnen die Kraft gibt, sie selbst zu sein, ist wahr. Alles Übrige ist falsch, freiheitstötend, absurd. Den Menschen befreien, das ist die einzige legitime und wohltuende Einflussnahme. Nieder mit allen religiösen und philosophischen Dogmen, sie sind nichts als Lügen. Die Wahrheit ist keine Theorie, sondern eine Tatsache. Das Leben selbst, die Gemeinschaft freier und unabhängiger Menschen. In Paris gewann Bakunin die Freundschaft Pierre-Joseph Proudhons und lernte Karl Marx und die zahlreichen französischen Sozialisten kennen. Dennoch blieb er mit seinen Ideen isoliert. Außer zu Proudhon unterhielt Bakunin keine intensiveren politischen Beziehungen. Ein politisches Wirkungsfeld ergab sich für ihn erst, als er nach der Veröffentlichung eines Zeitungsartikels über Polen und Weißrussland in näherem Kontakt zur polnischen Emigration in Paris tritt. Auf deren Einladung hielt er im November 1847 in einer Versammlung eine Rede, in der er die Polen zu einem Bündnis mit den russischen Demokraten aufforderte, um gemeinsam den Sturz des Zarismus in Russland herbeizuführen. Diese Rede machte Bakunin in ganz Europa bekannt, hatte aber zur Folge, dass er auf Verlangen des russischen Botschafters aus Frankreich ausgewiesen wurde. Nach der Pariser Februarrevolution 1848 machte er sich auf den Weg Richtung Polen, wo er sich dem gerade von General Ludwig Mieroslawski an aufgestellten revolutionären Bauernheer anschließen und an einem geplanten Vorstoß gegen das russische Reich teilnehmen wollte. Auf seinem Weg von Paris durchreiste Bakunin das revolutionäre Deutschland von 1848, kam aber nur bis Breslau, da die polnische Bewegung inzwischen von preußischen Truppen unterdrückt worden war. Im Juni 1848 beteiligte er sich am Slawenkongress und dem anschließenden Pfingstaufstand in Prag, der jedoch durch österreichisches Militär niedergeschlagen wurde. Bakunin entkam, als Geistlicher verkleidet, noch einmal der Verhaftung. Nach seiner Ausweisung aus Preußen und Sachsen fand Bakunin in den letzten Monaten des Jahres 1848 Asyl im Herzogtum Anhalt, wo er sein verschiedentlich angefeindetes Konzept einer engen Verbindung zwischen der deutschen und slawischen Revolutionsbewegung in seiner weit verbreiteten Broschüre Aufruf an die Slawen zusammenfasste. Bakunins Aufruf zur internationalen Zusammenarbeit der Revolutionäre aller Länder wurde übrigens von Friedrich Engels in einer Rezension mit dem Argument zurückgewiesen, die Unterwerfung der Slawen durch die Deutschen sei gerechtfertigt, da dies der Ausbreitung von Zivilisation und Kultur diene. Im März 1849 siedelte Bakunin nach Dresden über, wo in den beiden Folgemonaten im Zusammenhang mit der lokalen Revolutionsbewegung Bakunins Artikel für die radikaldemokratische Dresdner Zeitung entstanden, die im Band 2 der ausgewählten Schriften unter dem Titel Barrikadenwetter und Revolutionshimmel publiziert sind. In den Artikeln in der Dresdner Zeitung formulierte Bakunin unter anderem eine Kritik der 1848er Revolution, über die er unter anderem schrieb: Bei allen Revolutionen haben die Massen des Volkes den Ausschlag gegeben. Solange sie im Feuer standen, versprachen ihnen die Leiter goldene Berge. War aber der Sieg entschieden, so stieß man sie wieder ins Nichts zurück und verbannte sie in ihre Viertel. Was hat uns die Erhebung des vorigen Jahres geholfen? Wir sind fast überall auf den alten Fleck zurückgedrängt, aus keinem anderen Grunde, als weil die Revolution aus den Händen des Volkes in die der Doktrinäre hinübergespielt wurde. Diese Halbheit der Revolution lag eben in der Scheu, historische Rechte anzutasten. Alle sollten gewinnen, keiner verlieren. Und so kam es, dass uns freilich kein Zaunkönig verloren ging, wohl aber den Arbeitern wieder die Türe vor der Nase zugeschlagen wurde. Statt den Götzendienst zu zerstören, der mit dem Erbrechte getrieben wird, und das Recht der Arbeit zur Geltung zu bringen, ließ man alles beim Alten und forderte Vertrauen. Heilig ist das Eigentum, schrieben die Proletarier Berlins und Wiens an die Häuser der Reichen und baten dann um ein paar Kreuzer, ihren Hunger zu stillen. Zusätzlich enthält der Band eine ausführliche Einleitung des russischen Bakunin-Forschers Boris Nikolajewski, in der er die Entwicklung von Bakunins Revolutionstheorie interessant nachzeichnet, und zwei zeitgenössische Artikel über Bakunin, die seine Tätigkeit aus Sicht seiner Freunde anschaulich macht. Ebenfalls in der Dresdner Zeitung erschien im Jahre 1849 Bakunins Schrift Russische Zustände, die in Band 3 der ausgewählten Schriften publiziert ist. In dieser Schrift unternimmt Bakunin eine radikale Kritik an den Verhältnissen im russischen Kaiserreich. Vor den Augen der deutschen Revolutionäre, an die sich Bakunin richtet, verwandelt er den gefürchteten russischen Zarismus zum Koloss, der auf turnenden Füßen steht. Der Zar sei nicht nur durch Korruption und Misswirtschaft, sondern vor allem durch permanente Revolten von Bauern und religiösen Sektierern bedroht. Die Tage des Zaren, schließt daher Bakunin, seien gezählt, auch wenn das Ausland diese Situation noch nicht wahrgenommen hat. In Russland, schreibt er in den russischen Zuständen, handelt es sich nicht mehr bloß um das Aufhören der Leibeigenschaft, um die Freiheit der Person, sondern zugleich um das Anrecht auf den Boden. Der Bauer resoniert ganz offen darüber. Er sagt nicht, das Land unseres Herrn, sondern unsere Erde. Die Natur der russischen Revolution als einer sozialen ist somit vorgeschrieben. Bakunins Broschüre Russische Zustände gehört zu den frühesten authentischen Prophezeiungen der russischen Revolution. Und vor allem zu einem der interessantesten Zeugnisse Bakunins aus jener Zeit. Besorgen Sie sich diese Broschüre, schrieb Alexander Herzen, der bekannteste politische Schriftsteller Russlands im 19. Jahrhundert, kurz und bündig an seine Freunde. Besorgen Sie sich diese Broschüre, sie ist wunderbar. Die Schrift erscheint in Band 3 der ausgewählten Schriften erstmals seit 1849 wieder in der deutschen Originalfassung, nach dem Text eines Exemplars der fast verschwundenen ersten Auflage der Broschüre. Gegen Ende der Revolutionsepoche, im Mai 1849, übernahm Bakunin die militärische Leitung im Rahmen einer revolutionären Regierung in Dresden, die den sächsischen König zur Flucht gezwungen hatte und sich bald mit dem Einmarsch preußischer Truppen konfrontiert sah. Seine Mitstreiter, darunter zum Beispiel Richard Wagner, anerkennen später seine ruhige Entschlossenheit und sein beachtliches Organisationstalent. Auf dem Rückzug in Chemnitz, ironischerweise das spätere Karl-Marx-Stadt, wurde er jedoch verhaftet. Hier begann Bakunins Leidenszeit. In Sachsen wurde er zum Tode verurteilt, dann aber begnadigt und im Juni 1850 an Österreich ausgeliefert, wo er wegen seiner Beteiligung am Prager Pfingstaufstand zum Tod durch den Strang und schließlich zu lebenslänglicher Kerkerhaft verurteilt wurde. Im Mai 1851 lieferten ihn die österreichischen Behörden schließlich an Russland aus, wo er ohne weiteren Prozess in mehreren Festungsgefängnissen in Haft gehalten wurde. Zu Beginn seiner Haft in Russland, in der sogenannten Peters-Pauls-Festung, schrieb Bakunin auf Verlangen des Zaren die sogenannte Beichte. Eine farbige Schilderung seiner Tätigkeit, mit der er seine verzweifelte Lage zu verbessern versuchte. Da er niemanden preisgibt, blieb er aber unverändert in Haft. Tatsächlich ist Bakunin nicht, wie manchmal behauptet wird und wie die Bezeichnung Beichte eigentlich nahelegt, in der Haft moralisch zusammengebrochen. Seiner Schwester Tatjana vertraute er in einem an den Gendarmen vorbeigeschmuggelten Brief an, er hege auf jeden Fall, ich zitiere, die Hoffnung aufs Neue zu beginnen, wo ich aufhören musste, weshalb man mich hierher geführt hat. Nur mit größerer Zähigkeit, vielleicht mit größerer Umsicht. Erst nach weiteren 6 Jahren unter dem neuen Zaren Alexander II. Wurde die Kerkerhaft im Februar 1857 in Verbannung umgewandelt. Er wurde nach Sibirien deportiert, wo er eine Anstellung in einer Handelsgesellschaft fand. Den Eintritt in den Staatsdienst hatte er übrigens erneut abgelehnt. Im Juni 1861 reiste er angeblich geschäftlich ins Amur-Gebiet im äußersten Osten Sibiriens, von wo ihm dann die Flucht über Yokohama in Japan, San Francisco, Panama, New York nach Europa glückte. In London hielt Bakunin Kontakt zu russischen und polnischen Emigranten und beteiligte sich 1863 an einer bewaffneten Schiffsexpedition zur Unterstützung polnischer Revolutionäre. Das Fiasko dieser Unternehmung und deren unerfreuliche Begleitumstände ließen Bakunin seine seit 16 Jahren vor allem auf die slawische Revolution gerichtete Tätigkeit neu überdenken. Im Anschluss an eine Rundreise, die ihn nach Schweden, England, Belgien und Frankreich führte, ließ er sich 1864 mit 50 Jahren in Italien nieder, wo er die Organisation Fraternité Internationale, internationale Brüderschaft, gründete. In dem von Bakunin geschriebenen Programm der Fraternité ist zu lesen, dieser Text ist 137 Jahre alt. Die Freiheit jedes mündigen Individuums, Mann oder Frau, muss absolut und vollständig sein. Freiheit zu gehen und zu kommen, faul oder fleißig, unmoralisch oder moralisch zu sein, mit einem Wort über die eigene Person nach Belieben zu verfügen, ohne jemandem Rechenschaft abzulegen. Die Programme, die Bakunin für diese und spätere Organisationen verfasste, gaben ihm Gelegenheit zur ausführlichen Erörterung theoretischer und organisatorischer Fragen der revolutionären Bewegung. Die darin zum Ausdruck gebrachte Darstellung des Aufbaus geheimer revolutionärer Gruppen, eine strikt vertikale Organisationsstruktur mit verschiedenen Graden von Mitgliedern, bestand allerdings größtenteils nur auf dem Papier. In Wirklichkeit bildeten überwiegend Freunde und Bekannte Bakunins, zum Beispiel der französische Geograf Élisée Reclus, diese Gruppen, für deren Zusammenhalt keine geheimen Hierarchien sorgten, sondern die persönliche Übereinstimmung ihrer Mitglieder. Dagegen besitzen die in den Programmen geäußerten revolutionstheoretischen Überlegungen einen großen Stellenwert für Bakunins politische Entwicklung. Sein neuer Ausgangspunkt ist die Vision einer internationalen Revolution, die weltweit mit allen staatlichen Institutionen und sozialen Zwangsverhältnissen Schluss machen soll. Dieser historische Umbruch dürfe aber keinesfalls das Werk einer Führerklique oder Avantgarde sein. Die Revolution müsse sich vielmehr durch einen möglichst lebendigen Aufbruch von unten, aus dem Volk vollziehen, zu neuen freiheitlichen Formen der gesellschaftlichen Organisation führen. Die Verwaltung des öffentlichen Lebens durch Delegiertenkomitees, die Bildung von unabhängigen Kommunen, Gemeinden und Kreisen, eine groß angelegte Föderierung aller Initiativen mit einem Wort, die Anarchie. Nur eine solche Gesellschaftsordnung schaffe nach Bakunin die Freiheit. Nicht ein angeblich vorübergehender revolutionärer Staat. Bakunin hat in diesem Zusammenhang vor einer autoritären Verfälschung des Sozialismus als Staatsideologie gewarnt. 2 Jahre vor Lenins Geburt stellte Bakunin klar: Wir sind die natürlichen Feinde dieser Revolutionäre, den künftigen Diktatoren, Reglementierern und Bevormundern der Revolution, die selbst noch bevor die Staaten der Gegenwart zerstört sind, schon von der Errichtung neuer revolutionärer Staaten, die ebenso zentralisierend und despotisch wie die heutigen Staaten sein werden. Sie sind so sehr an die von irgendeiner Autorität von oben herabgeschaffene Ordnung gewöhnt, dass sie schon vom Ende der Revolution und einer Maulkorbanlegung an sie träumen, durch das Kommando einer nur dem Namen nach revolutionären Autorität, die in Wirklichkeit nur eine neue Reaktion wäre, da sie tatsächlich die durch die Dekrete beherrschten Volksmassen von Neuem zum Gehorsam zwingen würde. Ebenso wenig werde ein reformierter bürgerlicher Staat die ganze Freiheit verwirklichen, da er durch die sogenannten praktischen Tagesnotwendigkeiten der Realpolitik die Einlösung der sozialrevolutionären Forderungen nur hinauszögere. Bakunins Kritik an der bürgerlichen Demokratie erweist sich hierbei als ebenso bemerkenswert wie seine Kritik am Staatssozialismus. Indem er verlangte, die Herrschaft von Menschen über Menschen abzuschaffen, nicht sich daran zu beteiligen, bezog er eine Position jenseits aller Politiker. In einem demokratischen Staat, kritisierte Bakunin in einem Vortrag vor der Bevölkerung des Tals von Saint-Imier in der Schweiz die parlamentarische Demokratie, in einem demokratischen Staat könnte man meinen, wird das Volk nur die Guten wählen. Aber wie wird es sie erkennen? Diese Personen leben in einer ganz anderen Gesellschaft als der des Volkes. Sie ziehen nur im Augenblick der Wahl vor seiner Majestät, dem souveränen Volk, den Hut ab. Und nach der Wahl kehren sie ihm die Rücken. Und da sie zur Privilegierten, zur Ausbeuterklasse gehören, mögen sie ausgezeichnete Männer sein für ihre Familie und ihre Gesellschaft, aber sie werden immer schlecht für das Volk sein, weil sie natürlicherweise immer die Erhaltung der Privilegien wünschen werden, die die Grundlage ihrer eigenen sozialen Existenz bilden und die das Volk in Knechtschaft halten. Aber warum sollte das Volk in die gesetzgebenden Versammlungen und in die Regierung nicht seine eigenen Leute, Männer aus dem Volk, entsenden? Weil es meist genügen würde, dass diese Volksmänner in die Regierung eintreten, um aus ihnen ihrerseits gute Bürger zu machen, die manchmal abscheulicher und das Volk, aus dem sie hervorgingen, mehr verachten würden als selbstgeborene Bürger. Das ist es, was die größten Helden der französischen Revolution von 1793, weder Danton noch Robespierre und Saint-Just begriffen hatten. Sie wollten nur die politische, nicht die ökonomische und soziale Freiheit und Gleichheit. Deshalb hat die von ihnen gegründete Freiheit und Gleichheit die Herrschaft der Bürger über das Volk begründet und auf eine neue Basis gestellt. Sie glaubten, diesen Widerspruch zu maskieren, indem sie die Brüderlichkeit als dritten Teil ihrer revolutionären Formel aufstellten. Das war noch eine Lüge. Ich frage euch, ob Brüderlichkeit zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten, Unterdrückern und Unterdrückten möglich ist. Wie, ich lasse euch den ganzen Tag schuften und leiden und am Abend, wenn ich die Früchte eurer Leiden und eures Schweißes eingeheimst und euch nur einen Bruchteil davon zum Leben gelassen habe, das heißt, damit ihr morgen von Neuem zu meinem Nutzen euch abrackern und leiden könnt, am Abend, da sage ich euch, umarmen wir uns, wir sind Brüder. Das ist die Brüderlichkeit der Revolution der Bürger. Liebe Freunde, auch wir wollen die edle Freiheit, die heilbringende Gleichheit und die heilige Brüderlichkeit. Aber wir wollen, dass diese Dinge, diese großen Dinge nicht mehr Fiktionen, nicht mehr Lügen seien, sondern zur Wahrheit, zur Wirklichkeit werden. Dies ist die Bedeutung und das Ziel dessen, was wir die soziale Revolution nennen. Die solidarisch verbundenen Mitglieder der Organisation Fraternité Internationale hätten daher auf eine soziale Revolution hinzuarbeiten, in der ihnen eine ausschließlich negative Aufgabe zufalle. Sie sollten nicht die Macht an sich reißen, sondern das Entstehen jeder neuen Macht, die dem Volk immer entgegengesetzt sein werde, verhindern. 1868 trat Bakunin der 4 Jahre zuvor gegründeten Internationalen Arbeiterassoziation, der ersten Internationale, bei und arbeitete in ihren Genfer Sektionen. Er hatte Kontakte zu russischen, spanischen und italienischen Revolutionären und beteiligte sich an einem bewaffneten Aufstand in Lyon im September 1870, wo der von ihm und seinen französischen Freunden unternommene revolutionäre Versuch allerdings ohne entscheidende Unterstützung blieb und fehlschlug. Ab November 1870 machte sich Bakunin daran, nach den jüngsten Erfahrungen seinen Ideen in einem umfangreichen Buch eine abschließende Form zu geben. Aus der großen Menge von Manuskriptfragmenten erschien zu seinen Lebzeiten jedoch nur die Schrift Das Knuto-Germanische Kaiserreich und die Soziale Revolution, erste Lieferung, während weitere Teile des Manuskripts erst nach Bakunins Tod von Élisée Reclus herausgegeben wurden. Unter anderem ein Fragment, das Reclus unter dem Titel Gott und der Staat im Jahre 1882, 6 Jahre nach Bakunins Tod, herausgegeben hat. Die Entstehungsgeschichte, der historische und biografische Hintergrund von Gott und der Staat ist in dem Band, der den ersten Band darstellt, der Reihe, ausführlich dokumentiert. Und zwar einerseits im Anhang, andererseits in der Einleitung des amerikanischen Historikers Paul Average. Den besten Eindruck von Gott und der Staat vermittelt vielleicht ein Textauszug, um Bakunin selbst sprechen zu lassen. Vorrechte. Jede bevorrechtete Stellung haben die Eigentümlichkeit, Geist und Herz der Menschen zu töten. Dieses soziale Gesetz kennt keine Ausnahme und passt auf ganze Nationen wie auf Klassen, auf Körperschaften und auf Individuen. Es ist das Gesetz der Gleichheit, der höchsten Bedingung der Freiheit und Menschlichkeit. Der Hauptzweck dieses Buches ist, dasselbe zu entwickeln und seine Wahrheit in allen Äußerungen menschlichen Lebens zu zeigen. Eine wissenschaftliche Körperschaft zum Beispiel, welcher die Regierung der Gesellschaft anvertraut wäre, würde sich bald gar nicht mehr mit der Wissenschaft, sondern mit ganz anderen Dingen beschäftigen. Sie würde, wie alle bestehenden Mächte, sich damit befassen, sich ewige Dauer zu verschaffen, indem sie die ihr anvertraute Gesellschaft immer dümmer und folglich ihre Regierung und Leitung immer bedürftiger machen würde. Was aber von wissenschaftlichen Akademien gilt, gilt in gleicher Weise von allen konstituierenden und gesetzgebenden Versammlungen, selbst den aus dem allgemeinen Stimmrecht hervorgegangenen. Letzteres mag zwar ihre Zusammensetzung erneuern, was aber nicht hindert, dass sich in wenigen Jahren eine Körperschaft von Politikern bildet, die tatsächlich bevorrechtet sind und durch ihre ausschließliche Beschäftigung mit den öffentlichen Angelegenheiten eines Landes eine Art politischer Aristokratie oder Oligarchie bilden. Ein Beispiel dafür sind die Vereinigten Staaten und die Schweiz. Folgt hieraus, dass ich jede Autorität verwerfe? Dieser Gedanke liegt mir fern. Wenn es sich um Stiefel handelt, wende ich mich an die Autorität des Schusters. Handelt sich um ein Haus, einen Kanal oder eine Eisenbahn, so befrage ich die Autorität des Architekten oder des Ingenieurs. Für irgendeine Spezialwissenschaft wende ich mich an diesen oder jenen Gelehrten. Aber weder der Schuster noch der Architekt und der Gelehrte dürfen mir ihre Autorität aufzwingen. Ich höre sie frei an und mit aller ihrer Intelligenz, ihrem Charakter, ihrem Wissen gebührenden Achtung. Behalte mir aber mein unbestreitbares Recht der Kritik und der Nachprüfung vor. Ich begnüge mich nicht, eine einzige Spezialautorität zu befragen. Ich befrage mehrere, vergleiche ihre Meinungen und wähle die, die mir die richtigste zu sein scheint. Ich neige mich vor der Autorität von Spezialisten, weil sie mir von meiner eigenen Vernunft auferlegt wird. Ich bin mir bewusst, dass ich nur einen sehr kleinen Teil der menschlichen Wissenschaft in allen Einzelheiten und positiven Entwicklungen umfassen kann. Die größte Intelligenz genügt nicht, alles zu umfassen. Daraus folgt für die Wissenschaft die Notwendigkeit der Arbeitsteilung und Vereinigung. Ich empfange und ich gebe, so ist das menschliche Leben. Jeder ist abwechselnd leitende Autorität oder Geleiteter. Es gibt also keine stetige und feststehende Autorität, sondern einen beständigen Wechsel von gegenseitiger Autorität und Unterordnung, die vorübergehend und vor allem freiwillig ist. Ich meine nicht, dass die Gesellschaft Männer von Genie misshandeln soll, wie sie es bis jetzt getan hat. Aber ich meine ebenso wenig, dass sie sie zu fett machen, vor allem ihnen irgendwelche Vorrechte oder ausschließlichen Rechte einräumen soll. Und dies aus drei Ursachen. Erstens, weil es ihr oft vorkommen würde, einen Marktschreier für einen Mann von Genie zu halten. Dann, weil sie durch dieses System von Vorrechten selbst ein wahres Genie in einen Quacksalber verwandeln, demoralisieren, dumm machen kann. Und endlich, weil sie sich einen Despoten geben würde. Im Allgemeinen ist es uns ganz erwünscht zu sehen, dass Männer von großem Wissen, großer Erfahrung, großem Geist und vor allem großen Herzens auf uns einen natürlichen, rechtmäßigen, frei angenommenen Einfluss ausüben, der nie im Namen irgendeiner offiziellen, himmlischen oder irdischen Autorität auferlegt wird. Wir nehmen alle natürlichen Autoritäten und Einflüsse ein, die im Wesen der Sache, nicht aber im Recht liegen. Denn jede im Recht liegende und daher offiziell auferlegte Autorität und jeder Einfluss dieser Art wird sofort Unterdrückung und Lüge und würde uns unfehlbar, wie ich hinreichend bewiesen zu haben glaube, Sklaverei und Unsinn aufzwingen. In diesem Sinne sind wir wirklich Anarchisten. Seit seiner Erstveröffentlichung im Jahre 1882 gehört Gott und der Staat zu Bakunins bekanntesten Werken und zu den am weitesten verbreiteten und einflussreichsten Schriften der libertären Literatur überhaupt. Bakunin hat sich mit seinem subversiven Philosophieren jedoch nicht nur Freunde gemacht. Von Karl Marx etwa, der im Londoner Generalrat der Internationale die tonangebende Figur war, wurde Bakunins Tätigkeit seit seinem Eintritt in die Internationale mit ungewöhnlichem Misstrauen und Hass verfolgt. So ist in Marx' Briefwechsel ab 1868 von Bakunin nur noch als dem Intriganten, Vieh oder diesem verdammten Moskowiter die Rede. Er soll sich in Acht nehmen, kündigt Marx unheilsschwanger Engels bereits im Juli 1869 an, sonst wird er offiziell exkommuniziert. Die erste detaillierte Äußerung von Marx über Bakunin war seine bekannte konfidentielle Mitteilung an den Parteiausschuss der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Braunschweig vom März 1870, in der er Bakunin grotesk zu diffamieren versuchte. Hierin ist einerseits zu lesen, welches Verständnis Marx Bakunins Ideen gegenübergebracht hat. Ich zitiere, gedankenlose Schwätzereien, ein Rosenkranz von hohlen Einfällen, die schauerlich zu sein prätendieren und so weiter. Andererseits erfährt man verschiedene Denunziationen und Gerüchte, die Bakunins Ruf untergraben sollten. Der vor knapp 2 Jahren verstorbene Bakunin-Forscher Arthur Lehning hat sich einmal den Spaß gemacht, eine längere Textpassage aus der konfidentiellen Mitteilung zu publizieren, mit dem Hinweis, dieser Abschnitt enthalte auch nicht eine einzige richtig wiedergegebene Tatsache. Noch heute verblüfft der wahrhaft unwissenschaftliche Stil der Arbeiten, mit denen Marx und Engels ihre erbitterte Polemik gegen Bakunin führen, zu einem Zeitpunkt, an dem sich die inhaltliche Differenz zwischen Marxismus und Anarchismus abzeichnet und eine entsprechend inhaltlich bestimmte Auseinandersetzung wichtig gewesen wäre. Bakunin war sich dagegen nicht zu schade, in seiner Darstellung des Konflikts auch die Verdienste von Marx anzuerkennen. In einem Brief an einen Bekannten in Italien hat Bakunin beispielsweise den Hintergrund des Konflikts mit Marx und Engels aus seiner Sicht so zu erklären versucht. Diese Ehrenwerten betrachten mich als Feind und misshandeln mich als einen solchen überall und wann sie nur können. Mir gibt es im Gegenteil lebhafte Genugtuung, wenn ich ihnen Gerechtigkeit widerfahren lassen kann. Marx ist der erste ökonomische und sozialistische Gelehrte unserer Zeit. Ich bin in meinem Leben mit vielen Gelehrten zusammengekommen, aber ich kenne keinen ebenso Gelehrten und Tiefen wie ihn. Er will, was wir wollen. Den vollständigen Triumph der ökonomischen und sozialen Gleichheit. Aber im Staat und durch die Staatsmacht, durch die Diktatur einer sehr starken Regierung, das heißt durch die Negation der Freiheit. Wir wollen den Wiederaufbau der Gesellschaft und die Konstituierung der Einheit der Menschheit nicht von oben nach unten, durch irgendwelche Autorität und durch sozialistische Beamte, sondern von unten nach oben. Durch die freie Föderation der von dem Joch des Staates befreiten Arbeiterassoziationen aller Art. Sie sehen, dass zwei Theorien schwer einander entgegengesetzter sein können. Der Konflikt zwischen Marx und Bakunin innerhalb der Internationale entzündete sich vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen dem Generalrat der Internationale, repräsentiert durch Marx, und den ihre programmatische und organisatorische Autonomie verteidigenden Föderationen der Internationale, repräsentiert durch Bakunin. Der ersten Internationale gehörten noch sämtliche sozialistische Strömungen ihrer Zeit an. Der Versuch von Marx und Engels, dem programmatischen Pluralismus der Internationale ein staatssozialistisches Programm aufzupfropfen, stieß daher auf den lebhaften Widerspruch zahlreicher Föderationen. Der Konflikt erreicht schließlich im Jahre 1872 seinen Höhepunkt, als Marx auf dem in seiner Zusammensetzung manipulierten Haager Kongress der Internationale Bakunin und James Guillaume ausschließen lässt und gleichzeitig seine staatssozialistische Doktrin vom Kongress in die Statuten der Internationale aufnehmen lässt. Dort heißt es dann neu, die Konstituierung des Proletariats als politische Partei ist unerlässlich. Die Eroberung der politischen Macht wird zur großen Pflicht des Proletariats und so weiter. Diese Beschlüsse, das heißt auch der Ausschluss von Bakunin und Guillaume, wurden im Folgenden von der Jura-Föderation sowie von der belgischen, spanischen, englischen, holländischen und der italienischen Föderation der Internationale für null und nichtig erklärt. Auf diese Weise verkehrte sich Marx' Sieg in Den Haag relativ schnell in eine Niederlage. In den kommenden Jahren ging die übergroße Mehrheit der Internationale ihren Weg ohne Bakunin und ohne Generalrat. Ohne Marx. Ohne Marx und ohne Generalrat. Was habe ich gesagt? Ohne Bakunin. Im Gegenteil. Ohne Marx und ohne Generalrat. Für Bakunin, der die Gegenaktion der Föderation der Internationale nach Kräften unterstützt hatte, standen in seinen letzten Lebensjahren vor allem russische und italienische Verbindungen im Vordergrund. Im Sommer 1872 besuchte er die Kolonie russischer Studentinnen und Studenten in Zürich und knüpfte dort zahlreiche Kontakte. Mit einzelnen Mitgliedern der Kolonie gründete er 1873 eine Druckerei, in der sein umfangreichstes zu Lebzeiten erschienenes Werk gedruckt wird, Staatlichkeit und Anarchie. Hier hat Bakunin zum Ende seines Lebens noch einmal seine grundlegende Kritik am Marxismus formuliert und bezog sich dabei unter anderem auf jene Formulierung aus dem Kommunistischen Manifest, in der gefordert wurde, alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staats, das heißt des als herrschende Klasse organisierten Proletariats, zu zentralisieren. Jener bekannte Zentralismus also, der faktisch, wie Bakunin prophetisch darlegt, auf die altbekannte Beherrschung der großen Mehrheit der Gesellschaft durch eine privilegierte Minderheit hinauslaufen. Diese Minderheit aber, so sagen die Marxisten, wird aus Arbeitern bestehen. Mit Verlaub, aus ehemaligen Arbeitern, die aber, kaum sind sie zu Volksvertretern geworden oder an die Regierung gelangt, aufhören Arbeiter zu sein und vielmehr auf die ganze Welt der einfachen Arbeiter von der Höhe des Staates herabzusehen beginnen. Und so werden sie bereits nicht mehr das Volk, sondern sich selbst repräsentieren und ihren Anspruch darauf, das Volk zu regieren. Diese Auserwählten aber sind dann glühend Überzeugte und dazu noch gelehrte Sozialisten. Die Worte gelehrter Sozialist, wissenschaftlicher Sozialismus, denen man in den Werken von und Reden der Anhänger von Lassalle und Marx ständig begegnet, beweisen allein schon, dass der sogenannte Volksstaat nichts anderes sein wird, als die äußerst despotische Regierung der Volksmassen durch eine neue und zahlenmäßig sehr kleine Aristokratie wirklicher oder angeblicher Gelehrter. Das Volk ist nicht gelehrt, das heißt, es wird vollkommen von der Sorge der Regierung befreit werden, wird gänzlich in die Herde der Regierten eingeschlossen. Eine schöne Befreiung. Diesen Widerspruch spüren die Marxisten. Sie erkennen, dass eine Regierung durch Gelehrte, die das drückendste, hassenswerteste und verachtungswürdigste auf der Welt ist, trotz aller demokratischen Formen eine wahre Diktatur sein wird. Und trösten sich bei dem Gedanken, dass diese Diktatur nur befristet und kurz sein wird. Sie sagen, dass ihre einzige Sorge, ihr einziges Ziel sein wird, das Volk zu bilden und sowohl wirtschaftlich wie auch politisch auf ein solches Niveau zu heben, dass jede Regierung bald unnötig wird und sich der Staat, der jeden politischen, das heißt staatlichen Charakter verloren haben wird, von allein in eine völlig freie Organisation ökonomischer Interessen und Gemeinden verwandeln wird. Hier ist ein offener Widerspruch. Wenn ihr Staat, ein wahrer Volksstaat sein soll. Weshalb sollte man ihn dann abschaffen? Wenn aber seine Abschaffung notwendig ist für die wahre Befreiung des Volkes, wie können Sie dann wagen, ihn einen Volksstaat zu nennen? Mit unserer Polemik gegen Sie haben wir Sie zu dem Eingeständnis gebracht, dass Freiheit oder Anarchie, das heißt die freie Organisation der Arbeitermassen von unten nach oben, das letzte Ziel der gesellschaftlichen Entwicklung ist. Und dass jeder Staat, einschließlich Ihres Volksstaates, ein Joch ist. Was bedeutet, dass er Despotismus auf der einen und Sklaverei auf der anderen Seite erzeugt. Sie behaupten, dass ein solches staatliches Joch, eine Diktatur, ein unvermeidliches und vorübergehendes Mittel zur vollständigen Befreiung des Volkes sei. Anarchie oder Freiheit ist das Ziel, Staat oder Diktatur das Mittel? So ist es zur Befreiung der Volksmassen erst nötig, sie zu knechten? Bei diesem Widerspruch hat unsere Polemik bisher Halt gemacht. Sie versichern, dass allein die Diktatur, natürlich die ihre, die Freiheit des Volkes schaffen kann. Wir dagegen behaupten, dass eine Diktatur kein anderes Ziel haben kann, als nur das eine, sich zu verewigen. Und dass sie in dem Volk, das sie erträgt, nur Sklaverei zeugen und nähren kann. Freiheit kann nur durch Freiheit geschaffen werden. Staatlichkeit und Anarchie wurde in großer Stückzahl nach Russland geschmuggelt und sorgte dafür, dass Bakunins Ideen auch in seiner Heimat große Verbreitung fanden. Bakunin beteiligte sich noch im August 1874 an dem Aufstandsversuch seiner italienischen Freunde in Bologna, zog sich aber danach zu Tode erschöpft von der Bewegung zurück. Er starb mit 62 Jahren am 1. Juli 1876 in Bern. Bakunin gehört zu den zentralen Figuren des libertären Sozialismus und kann als dessen Mitbegründer und erster Organisator gelten. Von historischer Bedeutung ist vor allem die Pionierrolle, die Bakunin vor dem Hintergrund der Auffächerung des Sozialismus in Sozialdemokratie, Kommunismus und Anarchismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zugefallen ist. Während sich Kommunismus und Sozialdemokraten historisch unter anderem von Marx und Engels herleiten und in ihnen beide staatssozialistischen Ansätze tatsächlich lautstärke Begründer fanden, wäre die antiautoritäre Spielart des Sozialismus ohne Bakunin vielleicht von vornherein massenmäßig überrollt worden. So aber entwickelte sich mit Bakunin der Anarchismus erstmals zur revolutionären Massenbewegung. In Spanien und Italien hielt der Sozialismus sogar insgesamt zuerst in Gestalt von Bakunins Anarchismus Einzug. In Russland wirkte Bakunin auf die gesamte Generation der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts. Selbst Georg Plechanow war Beginn zu seiner Karriere Bakunist. Als Stammvater des Anarchosyndikalismus erstreckte sich sein Einfluss ferner auf den französischen Syndikalismus vor dem Ersten Weltkrieg und den deutschen Anarchosyndikalismus in der Weimarer Republik. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Bakunin erst in den 60er Jahren im Zuge der Studentenbewegung für größere Kreise interessant geworden, wenn auch zunächst häufig nur als legendäre Gestalt und revolutionäre Symbolfigur. Überhaupt werden Bakunins Beiträge zur anarchistischen Theorieentwicklung bis heute in großem Umfang unterschätzt, vielleicht auch aufgrund des unsystematischen Stils seiner Schriften, die zwar gespickt sind mit außergewöhnlichen Ideen und Einsichten, aber zum Teil die richtigen Proportionen vermissen lassen. Es gibt auch sicherlich keine Person des 19. Jahrhunderts, deren Denken wir heute in jeder Hinsicht und in allen Einzelheiten akzeptieren können. Und dies gilt selbstverständlich auch für Bakunin. Zu seinen Verdiensten gehört jedoch, eine Reihe von Ideen entwickelt zu haben, die bis heute fortwirken und sozusagen zu den Highlights der anarchistischen Ideengeschichte gehören. Der nicht nur mit seiner Kritik am aristokratischen, parlamentarischen oder sogar prophetisch am parteikommunistischen Herrschaftssystem hat Bakunin wichtige antiautoritäre Fundamente freigelegt. So hat er zum Beispiel auch gegen die Kirche als institutionalisierte Religion, die den Menschen mit einer übermächtigen Gottesvorstellung erdrückt, Position bezogen, in der Überzeugung, dass auch aus einem religiös begründeten Führungsanspruch schon immer generelle Machtansprüche gegenüber der Gesellschaft abgeleitet worden sind. Bakunins Vision war dagegen die weitestgehende Verwirklichung gesellschaftlicher Freiheit und Solidarität, die er für das einzige Milieu hielt, in welchem die Intelligenz, die Würde und das Glück der Menschen sich entwickeln und wachsen können. Bakunins Anarchismus könnte als radikaler, emanzipatorischer Humanismus bezeichnet werden. Bakunins Vermächtnis ist, mit dem im eigenen Temperament zur Überwindung der Herrschaft von Menschen über Menschen aufgerufen zu haben. Solange auch unsere Zeit von Herrschaftsideologien und anderen manipulativen Politikangeboten geprägt ist und nicht von der Revolte dagegen, wird Bakunin daher meiner Meinung nach aktuell bleiben. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht noch irgendwo, ich habe mal versucht, nachdem ich da so verschiedenes mal gelesen hatte, den Originaltext, also den vollständigen Text von dieser Eröffnung, was du angeführt hast, hier diese konfidentielle Mitteilung von Marx, die ist nirgendwo, also zu DDR-Zeiten und so, in den Büchern, die ich über Marx habe oder von Marx habe und so, da ist das nirgendwo abgedruckt. MEW 16. Das ist natürlich verständlich, dass es doch, nicht abgedruckt. Doch, es ist MEW 16, das ist nachzulesen. Wo ist das? MEW 16. Ach so, naja, nee, die habe ich nur zu Hause nicht, also da muss ich in die Bibliothek gehen. Als Marx Engels Werke, Band 16. Ja, genau. Da ist das drin, also es sträuben sich einem die Haare. Und die ist auch vollständig da, ja, also nicht gekürzt. Ja, genau, die ist erstmals 1902 erschienen, in einem Sozi, also die Neue Zeit hieß das damals, also das Theorieorgan der Sozis damals. Ja, ja. Und dann nochmal in den, dann wieder in den MEW. Und das, also Der Text ist relativ zufällig. Also wir haben ein Beschiss ist dabei, weil ich mal abdruck. Und zwar das Fiese ist, das war ja wirklich eine private sozusagen Denunziation von Marx. Aber fieserweise hat er nicht gesagt, das ist jetzt meine private Denunziation Bakunin, sondern er hat das auf Briefpapier der Internationale verschickt. Das heißt, die hatten Papier, das gestempelt ist, ne, wo also der Generalratsstempel oben drauf ist. Und der ist nicht reproduziert. Insofern, da ist dann doch wieder gut, auf diese erste Publikation zurückzugreifen, und das hat 1902, in der Neuen Zeit. Ja, ja. Weil dieser Beschluss, das ist schon irgendwie ein starkes Stück. Ja, ja, ja. Also, dass er seine Sachen damit unter Generalrat... Ja, ja. Also mehrfach, das gibt es auch in anderen Beispielen, die zum Teil überhaupt nicht bekannt sind, ja, dass er da unter dem mit der höheren Weihe des Generalrats quasi seine eigene private Machtpolitik oder Kabinettspolitik... Ist da eigentlich was bekannt, wie da damals so die Strukturen der Internationale waren, welche Bedeutung der Generalrat da gespielt hat? Ja, darum ging unter anderem die große Diskussion bei dem Machtkampf, der dann zwischen dem Generalrat und den Föderationen ausgebrochen ist. Dass nämlich gesagt wurde, Moment mal, die Föderationen sagten, das ist ja nur ein Statistikgremium. Das ist ja nur irgendwie eine Zentrale, wo man seine Daten sozusagen hinmeldet, ne, und wo man Korrespondenz pflegt. Ne, und sonst nichts. Ne. Und Marx hat gesagt, nein, das ist sozusagen eine Art Regierung. Ne, und er ist natürlich der Ministerpräsident. Und insofern war gerade das die Streitfrage. Ne. Also inwiefern gibt es zum Beispiel heute würde man sagen, innerparteiliche Demokratie oder eine föderalistische Organisationsweise der Bewegung selber. Ne? Und das ist das Interessante bei Bakunin, dass er quasi den Clou des Syndikalismus, der sich ja eigentlich erst später entwickelt hat, Jahrzehnte später, vorweggenommen hat, indem er gesagt hat, was kommt bei einer Organisation oder einer Bewegung raus, die schon mal hierarchisch strukturiert ist? Kann die in ihrem Kampf überhaupt eine freiheitliche Gesellschaft schaffen? Da hat er gesagt, nein, wir müssen also sehen, dass also genauso föderalistisch wie unser Ziel sein soll, muss auch die Bewegung sein. Und schon deswegen hat es gar keinen Sinn, quasi autoritäre, revolutionäre Organisationen zu gründen. Das war auch unheimlich klar und unheimlich prophetisch im Hinblick auf die kommenden Jahrzehnte. Aber insofern war das gerade so diese Strukturdebatte, ne, war direkt auch sozusagen Teil dieser Frage um Herrschaftsperspektive oder antiautoritäre Bewegung? Also um da anzuknüpfen, was du jetzt gesagt hast, was mich begeistert hat, das liegt nun auch schon ein paar Jahre zurück, aber was mich so sehr begeistert hat oder erstaunt hat bei Bakunin, was ich da gelesen habe, vor allem seine Charakteristika der Entwicklung des Sozialismus. Das war ja in Auseinandersetzung mit Marx, mit den Vorstellungen von Marx geschrieben. Und so. Das passt wie die Faust aufs Auge auf den Zusammenbruch des Sozialismus bei uns, als wenn Bakunin das vorausgeht. Bis in Details hinein sogar. Und das hat mich so erstaunt. Also ich habe gedacht, das ist ein aktueller Text. So. Aber er ist von Bakunin geschrieben. Also wer das mal nachlesen will, das ist erstaunlich, wie der Mann sozusagen die Entwicklung vorausgesehen hat. Man denkt, das ist gesponnen, aber das ist tatsächlich bei Bakunin so beschrieben. Das ist in Ansätzen hier schon in diesem vierten Band, aber eben das dann im fünften sozusagen nochmal ganz dick aufgetragen. Ja, das ist wirklich auch bemerkenswert, also eine prophetische Gabe. Mhm. Das ist ja auch zum Schluss nochmal in dem, was ich erzählt habe, zum Schluss angeklungen. Die Idee ist ja quasi, Sozialismus, was wir heute kennen, das ist ja sozusagen nur ein Abklatsch von dem, was im 19. Jahrhundert stattgefunden hat. Also da gab es die Frühsozialisten, die Utopisten waren, die gesagt haben, wir könnten irgendwie Menschen zusammenleben, irgendwelche Projekte entworfen haben. Dann gab es eben sozusagen das, was wir heute als Sozialismus kennen, nur die drei Hauptströmungen. Ja. Haben sich da im 19. Jahrhundert überhaupt erst herausgebildet. Insofern ist es ein Unterschied zu heute, wo wir also zig Ismen kennen, also Trotzkismus, Maoismus und das ist zersplittert, während damals waren das sozusagen die drei Hauptströmungen, die eben da geboren wurden. Marxismus als Ahnherr für Sozialdemokratie und Kommunismus und eben als drittes den Anarchismus. Und an dieser Weggabelung ist das Besondere, dass Bakunin quasi die Fehlentwicklung der beiden anderen Strömungen schon vorausgesehen hat. Mhm. Und das ist wirklich das Bemerkenswerte, das ist ja nicht unbedingt so. Man kann ja sagen, na und, jeder der drei Strömungen behauptet, ich habe recht. Das wäre ja denkbar, aber dass er gesagt hat, Moment, Achtung, aufpassen, ne, wo endet ihr mal? Also was bedeutet das? Also eine hierarchische Struktur einer revolutionären Bewegung, wo endet die mal? Oder was bedeutet das hinsichtlich unseres gemeinsamen Ziels oder unserer gemeinsamen Utopie einer freien Gesellschaft? Und da, insofern ist das eine sozusagen eine prophetische Gabe, die er da hatte, die also durchaus dann zu sowas führen kann, dass man sagt, hoppla, das ist ein moderner Text, ne? Wieso hat er damals schon das so erkennen können, ja? Oder das so quasi auf den Punkt gebracht. Ja? Philosophie der Tatsehen, was man Bakunin geschrieben hatte, das war so, ich habe es selbst nicht gelesen, aber da hat er ja wohl recht deutlich zu einer terroristischen oder bombenlegerischen Aktivitäten. Nein, das ist nicht wahr. Also so hatte ich es gelesen, also ich habe es eben selbst nicht gelesen. Das Problem ist, dass das ist sozusagen überhaupt, der Begriff ist schon mal ziemlich mehrdeutig. Also es gab mal ein Bakunin-Buch, 1972 erschienen, unter dem Titel Philosophie der Tat. Ja. Das heißt, es ist kein Titel von Bakunin. Bakunin hat dieses Wort, diese Kombination, diesen Begriff niemals gebraucht. Das ist irgendwie nachträglich aufgepappt worden. Mhm. Da möchte ich mal gerne wissen, es war im Hegener Verlag ein Buch, ja, wie Sie auf diesen Titel überhaupt gekommen sind. Wieso Sie meinen, das als sozusagen Titel eines Werkes von Bakunin überhaupt da publiziert zu können. Ne? Während man nämlich sagen könnte, was sind historisch gesehen, was gibt es da für Verknüpfungen? Da gibt es einerseits eine Strömung im Frühsozialismus, die sich darauf bezogen hat, zum Beispiel Moses Hess hat gesagt, Philosophie der Tat, sie sind Tatphilosophen. Ja? Also das war dieser Übergang von Hegelianismus zum Sozialismus. Wo die Linkshegelianer plötzlich merken, dass sie irgendwie politisch eigentlich drauf sind. Ja? Also das waren sehr früh, 1840er Jahre und eben 1890er Jahre, die Attentäter, die anarchistischen Attentäter haben auch gesagt, wir machen Propaganda der Tat, machen wir. Ne? Insofern ist dieser Begriff ist sozusagen sehr mehrdeutig, ne? In welche Richtung er nun geht. Ne? Und was da also als Propaganda der Tat verkauft wird, ist sozusagen, da bemüht man häufig Bakunin für. Ja. Und da möchte ich mal gerne wissen, woraufhin. Also bei Bakunin gibt es zum Beispiel jede Menge Darstellungen, dass er sagt, sozusagen ein Blutbad ist keine revolutionäre Errungenschaft, also die einen irgendwie weiterbringt, sondern der Punkt ist gerade, dass das Geheimnis von Unterdrückung liegt in den Strukturen. Auch da übrigens ein sehr moderner Denker. Ne? Also ich sage also hier, das sind einzelne Fürsten, sondern es sind die Strukturen, die Herrschaft ausüben. Insofern muss man, so war seine Idee, unnachsichtig gegenüber den Strukturen sein, dann hat man es gar nicht nötig, die Menschen überhaupt anzutasten. Das ist also ein phänomenaler Gedanke, der sich also an vielen Gelegenheiten seines Werkes in Briefen und Schriften wiederfindet. Und das finde ich ist in keiner Weise irgendwie terroristisch, außer für den sowieso alles gleich ist. Also was ich Anarchismus, Terrorismus, Bombenlegerei, wenn das, für den das alles dasselbe ist, der sagt natürlich, ja Bakunin, wieso, das muss irgendwie auch so ein Bombenleger gewesen sein. Ne? Ein anderer Punkt ist, dass es zu seiner Zeit einen russischen Revolutionär gab, der ins Ausland, also in die Schweiz gefahren ist und Kontakt zu Bakunin aufgenommen hat. Ein gewisser Sergei Netschajew, der, man könnte sagen, solche Thesen geklopft hat. Also er hat zum Beispiel gesagt, revolutionäre Mittel ist Gift, Dolch, Strick. Das sind also alles revolutionäre Mittel an sich. Ja. Sowas ist für Bakunin nicht nachweisbar. Also er hat eine gewisse Zeit mit ihm zusammengearbeitet. Weil, das muss man sich so vorstellen, Bakunin ist ja sozusagen der erste russische Revolutionär, der im Ausland war. Also es gab ja vor ihm schon noch ein paar Dekabristen im Ausland und was weiß ich, irgendwelche Emigranten. Ja, aber er ist der erste Revolutionär, der also sich beteiligt hat und sozusagen aktiver Sozialist und Revolutionär gewesen ist. Und als solcher war er isoliert, weil eben er war der Erste und sozusagen, die, was wir so heute kennen, so was die revolutionäre Bewegung, Sozialrevolutionäre in Russland und so weiter, das war alles viel später. Das war ja erst irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19., also wo er schon 30 Jahre tot war. Ne? Insofern war er isoliert und hat sich also gefreut, dass da plötzlich irgendwie sozusagen ein wilder, entschlossener Revolutionär bei ihm in der Schweiz auftrat, wo er sagte, endlich, also sozusagen nach 30 Jahren, ne, wo er quasi der erste und einzige Revolutionär war, und er sagt, Mensch, da kommt jetzt wirklich jemand und bestätigt sozusagen mein Wunsch, also dass es sozusagen auch in seiner Heimat eine revolutionäre Bewegung endlich mal geben möge. Ne? Deswegen hat er eine Zeit lang mit ihm zusammengearbeitet und das waren 18 Monate. Ja, also es ist keine Sache, dass er, was ich über Jahrzehnte sein bester Freund war oder was, sondern 18 Monate und hat sich dann von ihm getrennt. Die Dokumente sind heute alle publiziert, die sowohl seine Zusammenarbeit als auch die Trennung von ihm belegen und insbesondere ist das ein sehr langer Abschiedsbrief, könnte man sagen, oder man sagen, wo er sagt, jetzt ist hier getrennte, jetzt machen wir hier Schluss miteinander, ja, wo er sagt, begreifst du nicht, dass die Revolution ein menschliches Ideal haben muss? Also auch das, finde ich, hört sich nicht nach Blutrünstigkeit oder Bombenattentatsfantasie an oder so. Also Bakunin war wirklich jemand, der den revolutionären Sozialismus in Europa quasi mitbegründet hat. Also der hat nichts zu tun mit irgendwelchen Einzelkämpfern oder mit irgendwie, weiß ich nicht, Leuten, die sagen, hier, jetzt wird das, dieses Ideal wird jetzt herbeigebombt, sondern es waren immer viele Leute, es waren große Bewegungen. Das waren, was ich, die gesamte spanische Internationale hat sich sozusagen in ihrem Entstehen auf Bakunin bezogen. Also da waren nicht irgendwelche Einzelnen. Ne? Vielleicht noch ein Aspekt dazu. Es gab 1866, also zu Bakunins Lebzeiten, ein Attentat auf den Zaren, was fehlgeschlagen ist. Also der Zar ist ja 1881 tatsächlich, 5 Jahre nach Bakunins Tod, einem Attentat zum Opfer gefallen. Aber es gab schon vorher eins, was nicht sozusagen geklappt hat. Ja, das war 1866. Und da hat Bakunins Freund Alexander Herzen ist über diesen Attentäter hergezogen. Also das war ein Bauer, der sozusagen gesagt hat, jetzt Schluss jetzt, ne? Bring den weg. Ne? Und Alexander Herzen hat gesagt, furchtbar, ne, irgendwie so ein dahergelaufener Gewalttäter, das ist grauenhaft. Ne? Und da hat Bakunin gesagt, ich werde niemals seine Handlungsweise unterstützen, aber ich werde auch niemals über ihn herziehen. Und da könnte man sagen, okay, das ist sozusagen jetzt ein bestimmtes Verhalten, dass er sagt, er möchte nicht, dass sozusagen die Leute diffamiert werden. Ne? Dass man also sozusagen den Spott über die Attentäter ausgießt, die also damals ja wirklich also verelendet waren und durch den Wahnsinn der Verhältnisse dazu getrieben wurden. Ne? Dennoch ist er niemals aufgetreten als jemand, der das propagiert hätte. Also vielleicht ist jetzt ein bisschen zu ausführlich gewesen, aber man findet das so oft, dass ich schon nicht mehr hören kann. Deswegen sage ich da vielleicht ein bisschen zu viel zu, ne? Weil so der einfache, so die Bakunin sowieso kennt keiner und die bürgerliche Wissenschaft sagt natürlich auch, was ist das jetzt für ein Chaot? Und die marxistische Wissenschaft, die sagt, na, Gegner von Marx, Kleinbürger, aus dem Gleise geratener Kleinbürger und was ich, Abenteurer, Konterrevolutionär und, also diese ganzen Etiketten kleben da allseits drauf und die versperren einfach den Blick zur Person oder zu den Texten selber. Deswegen fällt er eben auch solchen Etikettierungen leicht zum Opfer. Also, weil eben durch diese Annahme, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, erwähnt. Ja, aber nichts Richtiges. Ja. Also zumindest insbesondere in Deutschland, das muss man wirklich sagen. Also Anarchismusforschung findet in Deutschland nicht statt, in den Institutionen jedenfalls. In Frankreich zum Beispiel, in England, in Italien, Spanien, USA findet sie statt. Und da ist also sowas auch seltener. Also gerade dieser ideologische Mist, dieses Wiederkäuen von irgendwelchen konfrontativen Aussagen aus dem 19. Jahrhundert, ja, das ist also insbesondere eine deutsche Macke. Ne? Also insofern sind, könnte man fast sagen, fremdsprachige Texte sogar oder Darstellungen fast zuverlässiger. Ja? So weit ist es schon gekommen. Ne? Aber hier die Reihe soll ja nicht immer so sein. Die Reihe versucht quasi ein neues Fundament zu schaffen für die Beschäftigung mit Bakunin und den Weg sozusagen da zu ebnen, dass also keiner mehr sagen muss, was, naja, es gibt ja nichts von ihm oder es gibt ja keine anständigen Ausgaben, die also kritisch ediert sind, ne? Und die gibt es jetzt, insofern hat keiner mehr eine schlechte Ausrede. Ja, ich meine, was sagen wir mal, so ein bisschen das qualifiziert, also so eine Vorstellung zu nutzen, das waren ja eben auch so diese geheimbündlerischen Sachen, die bei ihm ja teilweise gefunden werden, so, und dann eben auch das, was du eben gesagt hast, diesen Zusammenhang mit diesem russischen Revolutionär, der ja auch da so einen Katechismus der Revolution geschrieben hat und wo gesagt wird, Bakunin hätte das, oder es wurde eine Zeit lang unter Bakunins Namen veröffentlicht und so, und dieser Katechismus, von diesem russischen Revolutionär, der war ja haarsträubend eigentlich, dessen was da, also völlige Hingabe und völlige Askese und sich vergessen als Person und so weiter. Und nur Kampf und Terror und so. Das ist also geklärt. Da hatte man lange Zeit gesagt, das können wir jetzt mal wunderbar Bakunin in die Schuhe schieben. Das ist geklärt, und zwar seit 1971. Hm. Da ist nämlich so gewesen, sozusagen Bakunin und seine Freunde in der Schweiz haben sozusagen die Tochter von Nathalie, von Alexander Herzen, Nathalie Herzen, gebeten, sozusagen ihr Archivar zu sein. Und die hat also quasi, was ich, Kopien gemacht zum Beispiel, also handschriftliche Kopien von irgendwelchen wichtigen Korrespondenzstücken. Ne? Und die hat also dann irgendwann eine Riesensammlung gehabt, ne? Und hat die der Bibliothek Nationale in Paris übergeben. Aber du kannst ja, wenn du irgendwie ein Archiv hast oder so, kannst du sagen, ich sperre das. Und bei ihr war das so, ich glaube 70 Jahre oder so, oder weiß nicht wie lange, war das gesperrt. Das heißt, die ganzen Historiker haben schon so da gesessen und haben gesagt, wann kommt endlich das Jahr 1971, dann ist dieser Nachlass frei. Und da hat man also drin gefunden, jede Menge Abschriften von Briefen, die ein völlig neues Licht auf diese ganze Chose werfen. Und insofern ist sozusagen, die Historiker konnten da aus dem Vollen schöpfen und haben da quasi einen neuen Blick auf die ganze Sache geworfen. Unter anderem ist da ein Brief gefunden worden von Bakunin, wo er sagt, wo er sich an Netschajew wendet und sagt, ne, naja, du weißt ja, ne, dein Katechismus, ne, habe ich schon immer abgelehnt, ne, aber interessant, dein Katechismus, also da kann man nun wirklich nicht sagen, naja, Bakunin hat den verfasst oder irgendetwas, ne, sondern das ist also ein ziemlich deutliches Signal darauf, oder ein deutlicher Hinweis darauf, dass es darüber eine Debatte gab, dass es eine Sache ist, die nach heutigen Forschungen schon in Russland entstanden ist. Das ist insofern interessant, also das ist ein Dokument, was nicht in der Schweiz entstanden ist, sondern schon in Russland. Und da gibt es also neuere Untersuchungen, die das entsprechend aufarbeiten und dann neu so lokalisieren. Und damit wird sozusagen ein Riesenteil von Polemik gegen Bakunin wird hinfällig. Das ist insofern ein Glücksfall, weil was ist, wenn es mal zu einer anderen Streitfrage keinen Nachlass gibt, der eines Tages mal frei wird, ne, dann schlägt man sich sozusagen jahrhundertelang rum mit irgendwelchen falschen Anschuldigungen. Ne. Es ist jetzt sozusagen alles im Einzelnen liegt vor, also eben leider nicht auf Deutsch, aber die Originaldokumente sind da, die sind zugänglich. Ja. Man weiß sogar, wer sozusagen da diffamiert hat. Also zum Beispiel gab es da einen deutschen Sozialisten in der Schweiz, der mit Bakunin eine Zeit lang zusammengearbeitet hat, da in dieser Zeit Marx kritisch war und dann die Seiten gewechselt hat. Und von dem Briefe sind zum Beispiel bekannt, ne, wo er eben sozusagen seinen Gesinnungseifer unter Beweis stellt, nachdem er die Seiten gewechselt hat, ne, und dann gesagt hat, zum Beispiel, alle Schriften von Netschajew sind von Bakunin. Ne, also das hat er direkt geschrieben, das ist also auch erhalten, das liegt vor, ne, und zum Glück kann eben heute sogar auch der Gegenbeweis angetreten werden. Ne. Also kannst du vielleicht nochmal was sagen zu den Utopievorstellungen, also es wird ja nun immer so unter dem Schlagwort sozialistischer Anarchismus irgendwie so gebraucht. Was ja vielleicht auch in Staatlichkeit und Anarchie, oder kann man das eigentlich sagen, in welchen der Literatur so seine utopischen Konzepte am ehesten sich widerspiegeln, oder geht das durch alle? Also das ist ein sehr sumpfiges Gelände mit den ganzen Begriffen. Ne? Also zum Beispiel anarchistischer Sozialismus, weiß ich nicht, was man unter diesem Begriff sich vorstellen kann. Also er selber hat sich eine Zeit lang bezogen auf den Begriff Kollektivismus. Und zwar deswegen, weil eben diese Weggabelung im 19. Jahrhundert noch im vollen Gange war. Also er hat sich sozusagen nicht schon früh auf den Begriff Anarchismus beziehen können, weil es ihn gar nicht gab. Also Proudhon hat sich schon in den 1840er Jahren sozusagen ironisch Anarchist genannt, aber es war keine Bezeichnung für eine ernstzunehmende oder für eine politische Bewegung. als Kampfbegriff, als Beleidigung ist es schon in der Antike zu finden. Aber das ist sozusagen die anarchistische Bewegung, so als europäische Idee, als Teil der europäischen Ideengeschichte. Das ist also erst so zum Ende von Bakunins Leben. Insofern ist sozusagen sein Bezug auf den Anarchismus auch überhaupt, wenn überhaupt, sehr spät, dass er dann eben sagt, das habe ich glaube ich auch vorgelesen, in diesem Sinne sind wir wirklich Anarchisten. Da fängt es also gerade erst an, während er selber noch ein paar Jahre vorher sich dann bezogen hat auf den Begriff Kollektivismus im Gegensatz zum Kommunismus. Also dieses Gegensatzpaar hat er gesehen. Wenn er gewusst hätte, dass Kropotkin gesagt hätte, nee doch, Kommunismus, aber anarchistischer, das ist sich wahrscheinlich die Haare gerauft. Insofern ist dieser ganze Begriffswirrwarr ist eigentlich irgendwie ein Wahnsinn und ein sumpfiges Gelände. Gerade auch bürgerliche Wissenschaftler finden da auch ein Vergnügen daran, sozusagen so zu etikettieren. Oder was, wo ist jetzt die Schublade, wo Bakunin reingehört? Ne? Und da sagen sie dann eben, was ich anarchistischer Kollektivismus oder irgendein Blödsinn, fällt ihnen da jeweils ein, während meiner Meinung nach das gar nicht so als Ismus zu bezeichnen ist. Denn vielleicht ist es auch deutlich geworden, mir scheint bei Bakunin quasi so eine Art Methode oder Lebensphilosophie oder Herangehensweise an bestimmte Phänomene oder philosophische Details vorherrschend zu sein, die sehr interessant ist. Also weniger jetzt im Sinne eines Systems, ja, dass er gesagt hat, also hier, das ist meine Utopie, ne, und was ich, wie ist da die Wirtschaft organisiert und welche Zeit herrscht da und was für ein Kalender und so weiter, ne, sondern sozusagen so eine Art energisches Herangehen an Situationen, die er als unfreiheitlich empfindet. Also das ist sozusagen so eine, also bei Bakunin, wenn ich Bakunin lese, geht es mir manchmal so, dass ich merke, irgendwie krachen da Ketten. Irgendwie das, oder das hat mal ein russischer Autor hat geschrieben, wir lesen Bakunin, hören das Knacken des Feuers, also so von großen Holzscheiten, die dann knacken. Ne? Das war so sein Ausdruck und also mir geht es da durchaus ähnlich. Das ist also eine Sache, die einen sozusagen selbst antreibt, irgendwie sich nicht an der Nase herumführen zu lassen. Oder ein Aufruf zur Ideologiekritik. Oder eben so, was ich genannt habe, Temperament der Herrschaftslosigkeit. Das ist also quasi mehr so eine Sache der Lebensphilosophie oder der Art des Herangehens. Also sozusagen keine faulen Kompromisse machen. Oder sozusagen energische Tätigkeit oder das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Also eher solche Sachen. Ne? Also ich kann das jetzt, das steht alles bei Bakunin nicht, das kann ich jetzt nur so dazugeben, was sozusagen Bakunins Herangehen ist. Ne? Deswegen würde ich mich eigentlich scheuen, das auf einen Begriff zu bringen. Oder dass man sagt, also sein utopisches Moment, das ist natürlich überall da. Aber dass man es quasi von A bis Z in der Tasche hat, wenn man da und da guckt. Ne? Das ist vielleicht auch interessant insofern als Unterschied zu Marx. Marx hat ja wirklich die Idee, er hat das Geheimnis gefunden. Aber der hat doch eigentlich gar nicht so viel über seine sozialistische Utopie geschrieben. Also dieses kommunistische Manifest hat er ja später auch verworfen. Ja, ich meine jetzt was anderes. Das Herangehen meinte ich jetzt. Wenn Marx sich hingesetzt hat, hat er gesagt, das ist jetzt nicht, dass ich das schreibe oder dass sozusagen meine Zeit oder meine Lebensumstände mich dahin treiben, sondern das ist, weil ich die Wahrheit gefunden habe. Also das ist etwas, da hat er abstrahiert von sich. Er hat abstrahiert von der Zeit. Er hat abstrahiert von den genauen Lebensumständen. Er hat quasi gesagt, das ist jetzt etwas Überzeitliches. Ich habe das Geheimnis gefunden und das ist was Überzeitliches. Das heißt, er hat sich auch bemüht, quasi, er hat keine Anspielungen gemacht. Ja? Also dass er jetzt so bei seiner ökonomischen Philosophie die Idee hatte, also jetzt, was ich beziehe mich hierauf und ich beziehe mich darauf, sondern das ist quasi das Entwicklungsgesetz, dachte er, er hat es in der Tasche. Und insofern ist natürlich Marx zum Beispiel einfach zu edieren. Ne? Eine Marx-Ausgabe, da gibt es nicht viel historischen Hintergrund, ne? Weil er sozusagen schon den Ansatz hatte, dass er quasi etwas, wo es gar nicht auf ihn selbst ankommt, entdeckt hat. Und insofern ist bei Bakunin das viel mehr verwurzelt in seiner Zeit. Also da gibt es also jede Menge sozusagen Beispiele, die er heranzieht oder aktuelle Entwicklungen, die er kommentiert. Was sozusagen insofern sind seine Schriften immer verwoben mit der jeweiligen Zeit. Deswegen ist es auch sehr relativ aufwendig, ihn herauszubringen, weil also man sehr viele Informationen dazu bringen muss. Man muss sehr viele Anmerkungen machen und Einleitungen, die darauf abzielen, quasi ein vollständiges Bild zu vermitteln. Denjenigen, der das liest und nun nicht so in der Tasche hat, was weiß ich, unter welchen Bedingungen Napoleon III. In Frankreich irgendwie geherrscht hat. Insofern scheint mir, ist auch so eine Utopievorstellung, wäre ja auch so eine Sache, wo man von sich abstrahiert, ne, und sagt, also hier, wie könnte das jetzt mal unabhängig von unserer Gegenwart aussehen? Ne, und das findet man bei Bakunin relativ selten. er dann, dass er sozusagen aufgrund von politischen, aufgrund der Betrachtung aktueller politischer Verhältnisse bestimmte Ideen entwickelt. Aber in Staatlichkeit und Anarchie, also formt er dann schon so ein paar Grundsätze raus oder nicht? Das ist im Ansatz her eine Betrachtung seiner politischen Gegenwart. Das ist übrigens sehr interessant, weil das war damals gerade die Reichseinigung, also die deutsche Einheit von 1871 war gerade 2 Jahre her. Insofern ist es also zum Teil auch sehr aktuell, weil das sozusagen auch ein bisschen so unsere Situation ist. Ne? Europa und plötzlich gibt es also ein wiedervereinigtes Deutschland als Schwergewicht in der Mitte. Ne? Das ist insofern eine sehr ähnliche Situation. Und ausgehend von der Betrachtung gibt es dann eben sozusagen bestimmte Thesen, auf die er kommt oder Ideen, die er entwickelt. Ne? Und die sind eben zum Beispiel, was ich vorgelesen habe, ne? Also bei der Betrachtung von Deutschland sagt er eben, naja, komisch, die Deutschen sind irgendwie staatsversessen und selbst deren Sozialismus, sogar das, wo man sagen könnte, hier passiert mal was Subversives, selbst das kommt im staatlichen Gewande daher, aber das ist eben eingewoben in die quasi in die Betrachtung der Verhältnisse, ne? Oder in seine Analyse seiner Politik oder der Politik seiner Gegenwart, seiner Zeit, ne? Daran knüpft er erstmal an und entwickelt dann sozusagen seine Thesen. Das ist hier in der Einleitung, ist auch sozusagen so eine kurze Übersicht mit Seitenzahlen. Also wo man sagen kann, dass sich das anarchistische Ideal, wenn er mal sozusagen fragmentarisch sich dazu äußert, findet sich auf der Seite und der Seite. Insofern kann man da sogar sich die Rosinen dann rauspicken. Also was ich ja beispielsweise auch interessant finde, dass er ja diesen Kreis der Junghegelianer eine Zeit lang angehört hat und ziemlich intensiv sich mit Dialektik beschäftigt hat, was ja eigentlich also viele spätere Anarchisten dann abgelehnt haben. So. Also wenn man jetzt hier liest, Rocker und so weiter, die sich ja eigentlich immer ziemlich stark davon distanziert haben. Was hatte er da für ein Verhältnis zur Dialektik? Also er hat eigentlich sozusagen seinen Abschied vom Hegelianismus als sehr befreiend empfunden. Ja, also die, man kann ja sagen, die Linkshegelianer, da gab es sozusagen dann verschiedene Richtungen, deren Entwicklung. Ja. Da gab es also welche, die quasi dann das sozusagen so fortgesetzt haben und gesagt haben, naja, wir behalten so bestimmte Sachen dabei, Dialektik und Entwicklungsprinzip und so weiter. Ne. Und Bakunin hat eben gesagt, ich lasse die deutsche Philosophie hinter mich und stürze mich auf den französischen Frühsozialismus, auf Proudhon und auf sozusagen die Gefühle oder die Mentalität, die ich so in mir habe. Ne. Und das ist insofern eine ganz interessante ganz interessante Sache, die aber, also jetzt im Unterschied, ne, die einzelne Strömung, ne, insofern ist aber bei ihm sozusagen am wenigsten Restelemente vorhanden. Ne, also er repräsentiert die Strömung, die quasi versucht hat, sich davon zu entfernen und eben rezipiert hat, dann, wie die französischen Sozialisten drauf sind oder eben die Internationale. Ne. Also insofern ein Sozialismus ohne Hegel, nicht im hegelianistischen Kleid, also ohne Dialektik, und ohne Entwicklungsprinzip. Das ist ja durchaus auch, was man eben diese komische Dialektik, die dann sagt, Zentralisierung des Staates und Eroberung des Staates führt zur, also so dialektisch gesehen, ne, aufgrund eines Entwicklungsgesetzes, was immanent ist, führt das zu irgendeiner freien Gesellschaft. Da hat er gesagt, nee, das funktioniert eben nicht. Also das hat er gerade eben schon damals dann abgestreift. Er hat gesagt, damit will er nichts mehr zu tun haben. Ne. Ich würde es auch nicht so knallhart auf den Hegelismus rumhacken, weil er für die Leute damals ein Element der Befreiung war. Ja. Also sozusagen dieser Übergang von der Philosophie zum Sozialismus, da hat sozusagen der Hegelianismus, ohne dass das wollte, also Hegel natürlich schon gar nicht, aber diese Philosophie hatte Sprengkraft. Ne? Also die Leute, die da durchgegangen sind, ne, die haben sozusagen Fundamente auch sozusagen gelegt für Politik bis heute. Ne? Und insofern würde ich jetzt nicht sagen, das war jetzt Teufelszeug oder so. Ne? Man kann nur irgendwie sagen, insofern Bakunin quasi sich davon entfernt hat, hat er bestimmte Möglichkeiten von Freiheit überhaupt erst geöffnet, ne, im Sozialismus. Das kann man also insofern durchaus sagen. Und das ist ein Unterschied, das ist eine Differenz zum Marxismus, der eben sozusagen verschiedene hegelianische Begriffe weitergeführt hat. Ne. Also Weltgeist ist dann eben Mission des Proletariats und solche Sachen, die ja auch irgendwie erfunden wird. Ne. Also,